Nacht fahr ich mal wieder von Berlin nach Frankfurt Main. Noch ein paar Stunden Autobahn, ich hoff, ich schlaf nicht ein. Ich glaub, ich halt beim nächsten Rasthaus mal kurz auf nen Kaffee an. Denn mich schafft das stundenlange Autofahren. Und bei einem schlaffen Kaffee aus dem Rasthausautomat kommt ein Mädchen zu mir an den Tisch, setzt sich neben mich und fragt: Hast du noch ein freies Plätzchen? Nimm mich mit, egal wohin. Doch eines musst du wissen, sonst hat es keinen Sinn. Darum merk dir, Schätzchen, keine Mädchen, keine krumme Tour, keine Tricks, mein Freund, da schalte ich auf stur. Also bitte, Schätzchen, keine Mädchen, auf die plumpe Masche, Mann, kommst du bei mir nicht an. Alright. Sie war so ein Mädchen, mit dem man Pferde stehlen kann. Sie erzählte von zu Hause, von den Kindern und dem Mann. Und dass sie die Freiheit liebt, die ihr Country Music gibt. Deshalb hält sie ohne Mann und Kind den Daumen in den Wind. Oh, ich fand es wirklich spitze, dass sie Country Music mag. Nahm sie in den Arm, doch sie hat nur gelacht. Aber bitte, Schätzchen, keine Mädchen, keine krumme Tour, keine Tricks, mein Freund, da schalte ich auf stur. Also bitte, Schätzchen, keine Mädchen, auf die plumpe Masche, Mann.